Wie ging es zu? Wen trifft die Schuld? Wie konnte denn des Wählers Huld trotz allem Schimpfen, Mahnen, Girren gar so verhängnisvoll sich irren? Ach Gott, wie hat so radikal das Volk gestimmt bei dieser Wahl? Ganz rechts teils, teils ganz links gewendet, hat es sein Stimmgeschoss versendet. Ob es die Not dazu bewog? Ob ihm am Blut ein Vampir sog? War's schieles Zoll? War's Krankenschein? War's Steuerdruck? War's Abbau? Nein. Das Volk war nur verblendet.